außer Kontrolle. Jeden letzten Montag im Monat. Im Jahr gibt es wieder eine Stunde Radio Glasnost. Ich hoffe ja, dass wir noch ein paar Hörerinnen und Hörer haben und nicht alle zur Geburtstagsfeier von Erich Mielke gegangen sind. Aber vielleicht wird ja auch dort beim Minister für Staatssicherheit Radio Glasnost gehört. Im Programm haben wir heute den Antwortbrief von Hermann Kant an die Umweltbibliothek, zwei kurze Erklärungen zum UNO-Tag der Menschenrechte, ein Bericht und Kommentar zum Skinhead-Prozess und ein Gespräch mit einem Sozialarbeiter über die Hintergründe von rechtsradikalen Entwicklungen in der Sozialistischen Republik. Am Mikrofon begrüßt euch heute Abend Ilona Marenbach. Diejenigen, die die letzte Radio Glasnost-Sendung gehört haben, werden sich vielleicht erinnern. Hermann Kant war nach dem Schriftstellerkongress im Fernsehen zu sehen, wo er jene berühmte Äußerung tat, dass in Sachen Umwelt in der DDR niemand in die Katakomben gehen müsse. Darauf bezog sich dann ein Brief der Umweltbibliothek an Hermann Kant, der auch hier bei Radio Glasnost verlesen wurde. Hermann Kant seinerseits hat nun darauf geantwortet. Dieser Antwortbrief, den wir euch nun vorstellen, hängt übrigens in der Umweltbibliothek aus. Sehr geehrte Damen und Herren, besten Dank für Ihre Darlegung in Sachen Umweltbibliothek. Bei Gelegenheit will ich mir Ihre Unternehmung gerne ansehen und auch Ihr freundliches Angebot werde ich nicht vergessen. Hinsichtlich meiner Fernsehäußerung sind Sie ein wenig das Opfer der verkürzten Darbietung eines längeren Gespräches geworden. Der Satz, den Sie anziehen, folgte anderen, mit denen ich klarstellte, dass ich nicht schlauer als kirchliche und staatliche Behörden sei und wie diese auch erst einmal die Untersuchungsergebnisse abzuwarten habe. Dann sagte ich, und zwar unter Bezug auf eine andere Interviewstelle, in der ich die Dominanz der Umweltproblematik auf unserem Kongress hervorgehoben hatte, man müsse in dieser Sache nicht in die Katakombe. Es war, und diese schriftliche Fixierung will es auch sein, eine Aussage zur Bekräftigung der Legalität solcher Bemühungen. Die ARD beispielsweise hat das sehr wohl verstanden und hat den Ausschnitt sowohl in ihren regionalen wie auch in den allgemeinen Abendnachrichten verbreitet. Gewiss, sie haben Gründe für Empfindlichkeiten, aber sie müssen sich nicht von jedermann angegriffen fühlen. Apropos Empfindlichkeiten. Wenn Sie mir wieder einmal Auskunft zukommen lassen wollen, geben Sie die doch bitte zuerst einmal an mich und danach von mir aus an, wie in diesem Falle, den Rundfunk. Ihr Brief, den Sie am 27.11. geschrieben und laut Poststempel am 30. aufgegeben haben, wurde am selben 30. über einen der Westberliner Privatsender verlesen. Dass er, wie der Lieferstempel besagt, am 7.12. in der Geschäftsstelle des Berliner Bezirksverbandes ankam, ist ein Extra von besonderer Art. Mit freundlichen Grüßen, Hermann Kant. Take her to my home, she couldn't cook and clean. Take her to the show, she couldn't dance go-go. Take her to the club, she couldn't rub a dub. Take her to the beach, she wants to get some tan. Take her back again, she loves my bread in Mexican. Take her to the park, she can't stay after dark. Take her in my bed, she wants security instead. Whoa, life keeps ending. I could not feel her warm. When I check her out, I know she was a fraud. Check her out again, she want to go abroad. Offer her a cup, say she want gold up. Give her gold up, she say she might give her up. Every man has a chance, and don't you wax on her out. Promise her to choose, say if you win or lose. Every man I try, and judge her no why. My queen, take her to my home, she couldn't cook and clean. Take her to the show, she wants to dance go-go. Take her to the club, she couldn't rub a dub. Take her to the beach, she wants to get some tan. Take her back again, she loves my bridge in Mexican. Whoa, life keeps changing. Am 10. Dezember war der Tag der Menschenrechte. Die Initiative für Frieden und Menschenrechte hatte versucht, beim Komitee für Menschenrechte eine Erklärung abzugeben. Doch auf dem Weg dahin wurden die Beteiligten, oder sagen wir mal 10 der Beteiligten, festgenommen, festgehalten und konnten folglich die Erklärung nicht überreichen. Das holen wir jetzt nach. Erklärung der Initiative für Friedens- und Menschenrechte zum UNO-Tag der Menschenrechte. Die großen Probleme in allen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens verlangen eine offene und wahrhaft demokratische Gesellschaft, in der jeder seine Kritik und Lösungsvorschläge einbringen kann. Viele Menschen unseres Landes, auch wir, wollen außerhalb der bestehenden Organisationen und Parteien unsere politische Verantwortung in der Gesellschaft wahrnehmen. Wir haben dabei oft die Erfahrung gemacht, dass Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit nicht immer übereinstimmen. Heute, am Tag der Menschenrechte, wollen wir auf Repressionen aufmerksam machen, denen wir ausgesetzt sind. Kriminalisierung politisch Andersdenkender, zum Beispiel durch die Anwendung der Paragraphen 99, 106, 107, 214 bis 220. Ordnungsstrafenverfahren, um ungewünschte persönliche Initiativen zu unterdrücken. Verhängung von Landesarrest durch die Verweigerung von Reisen selbst in sozialistische Länder. Beschränkung von Ausbildungs- und Berufschancen bis hin zu Berufsverboten. Dies alles widerspricht den internationalen Menschenrechtskonventionen, die die DDR unterschrieben hat. Initiative Frieden und Menschenrechte. Während diese Erklärung also nicht überreicht werden konnte, gelang es Vertretern der Umweltbibliothek, das Komitee für europäische Zusammenarbeit zu erreichen und dort eine Erklärung zu Menschenrechten und Reisen abzugeben. Die Sicherheitskräfte hatten sich an diesem Tag wohl zu sehr auf die Initiative für Menschenrechte konzentriert. Hier nun die Erklärung zu Menschenrechten und Reisen. Heute, zum Tag der Menschenrechte, möchten wir darauf hinweisen, in der DDR gibt es gerade in Bezug auf das Menschenrecht, frei die DDR zu verlassen und nach einer Reise auch zurückkehren zu können, enorme Defizite. Tausenden von Bürgern wird das Menschenrecht auf Freizügigkeit vorenthalten. Diesen Menschen hilft auch nicht die Versicherung des DDR-Menschenrechtskomitees. Da heißt es, die umfassende Gewährleistung der Menschenrechte in ihrer untrennbaren Einheit von politischen, sozialökonomischen und kulturellen Rechten ist Wesensmerkmal der Politik unseres sozialistischen Staates. Die Wirklichkeit ihres Lebens ist das Eingesperrtsein, nicht wegkönnen, ausgeliefert einer Reisebürokratie, die noch nicht einmal verpflichtet ist, Reiseprivilegien bzw. deren Gegensatz DDR-Arrestierungen zu begründen. Diese Situation macht viele Menschen zum real existierenden Eigentum der DDR, zu Staatssklaven und verletzt sie zutiefst in ihrer menschlichen Würde. Die Kehrseite dieser abgrenzungspolitisch begründeten Situation ist, dass viele DDR-Bürger und Bürgerinnen ihre Wunschvorstellung in die nicht erreichbare Ferne hinein projizieren, Ausreiseanträge stellen, die DDR verlassen und nicht mehr zurück können. Die Lösung dieses Problems ist einfach. Alle DDR-Bürger müssen frei reisen können. Erst dann werden sie zum Beispiel auch die Menschenrechtssituation in unserem Lande ausgewogener betrachten und vielleicht auch wertschätzen können. Wir sind so frei, wir sind so frei. zu Hause, sahen Fernsehen mich um. Lachs und Löwen, als Chance und Drum, ließ die Nägel sich feilen, tupieren das Haar. Er war der Familien-Serienstar. Löwe im Fernsehen löfte nicht mehr. Star sein war leicht, Löwe bleiben schwer. Wir sind zu frei und eins ist klar, Fernseher sind zum Ausschalten da. Das finde ich ja nun auch. Das war von Kerschowski. Jetzt kommen wir zu einem Novum bei Radio Glasnost. Es hat zwar noch nicht für eine ganze Sendung gereicht, aber das kann ja noch kommen. Das, was jetzt folgt, ist in der DDR selbst produziert worden. Es geht um den Skinhead-Prozess. Prozessbericht, Kommentar und das anschließende Hintergrundgespräch sind leider im technischen Sinne und auch nur im technischen Sinne von nicht so guter Qualität. Wir bitten also verwöhnte Radiohörer, dies zu entschuldigen. Mir ist es jedenfalls so lieber, als wenn wir selbst alles nachsprechen müssen. Also Ohren gespitzt. Am 26. November 1987 wurde im Stadtbezirksgericht Berlin-Mitte der Prozess gegen Ronny Busse, Thorsten Brandt, Sven Ewert und Frank Brzezinski eröffnet. Ihnen wurde vorgeworfen, am 17. Oktober 1987 an dem Überfall auf ein Rockkonzert in der Zionskirche beteiligt gewesen zu sein. Aus dem Prozess ging hervor, dass eine Gruppe von etwa 25 Jugendlichen, Zitat, welche sich in Kleidung, Stiefel und Jacken und Haarschnitt als Gruppe zu erkennen gaben, die den in Westeuropa als Skinheads bezeichneten Gruppierungen gleichen. Mit dem Vorsatz, die, Zitat, arbeitsscheuen, dreckigen Punks aufzumischen. Zogen sie aus der Gaststätte Sputnik Greifswalder Straße, wo etwa 80 Personen, ihre Freunde und Bekannten unter Beteiligung von ca. 15 Westberliner Skinheads, unter anderem die Verabschiedung eines Freundes zum 10-jährigen Armeedienst in der NVA feierten. Als die vier Angeklagten an der Zionskirche aus der Straßenbahn stiegen, schlugen sie brutal auf die dort stehenden Passanten ein. Der Bauarbeiter J., beileibe kein Punk oder besonders auffälliger Typ, wurde niedergestoßen und mit Fußtritten der eisenverstärkten Stiefel von mindestens zwei Skinheads getreten. Dabei versuchte er, sein Gesicht mit den Händen zu schützen. Schließlich griffen ihm zwei der Angreifer unter die Achsel, um seinen Kopf gegen einen Laternenpfahl zu schmettern. Mit letzter Geistesgegenwart und Kraft konnte J. dies verhindern. Eine junge Frau wurde von Ewert zu Boden gestoßen und Brzezinski schlug einem Passanten ins Gesicht. Ergebnis: Nasenbeinbruch. Danach sammelte sich die Gruppe, um gewaltsam in die Kirche einzudringen. Dabei riefen sie mehrmals ihren Schlachtruf Skinhead Power Oi Oi Oi und Sieg Heil, Juden raus aus deutschen Kirchen, Judas verrecke, ihr Kommunistenschweine, rote Sau, Antifa-Verrecke und ähnliches. Außerdem stimmten sie das Horst-Wessel-Lied an. Obwohl in der Kirche noch 300 Konzertbesucher waren, dauerte es etwa eine halbe Stunde, bis die Eindringlinge wieder hinausgedrängt werden konnten. Alle bei Gericht vernommenen 22 Zeugen bestätigten, dass das Publikum vor Angst und Schrecken gelähmt war. Vor der Kirche sammelte Ronny Busse laut Heil Hitler rufend seine Freunde um sich und hetzte sie auf flüchtende Konzertbesucher. Im Plädoyer des Staatsanwaltes wurde zwar die politische Bedeutung der Straftaten herausgestellt, aber im Strafantrag nicht berücksichtigt. In der Urteilsbegründung hob das Gericht die Beteiligung Westberliner Skinheads heraus. Insbesondere wurde ein gewisser Bomber als Redelsführer erwähnt. Das Gericht bezeichnete die Straftaten als schwere Vergehen gegen die Würde des Menschen, geeignet, Panik und Unruhe in der Bevölkerung hervorzurufen. Umso erstaunlicher war das niedrige Urteil. 2 Jahre, 18, 15 und 12 Monate. Am 22. Dezember gab es erneut ein Urteil im Skinhead-Prozess, denn die Staatsanwaltschaft hatte Einspruch erhoben. Zum Prozessverlauf, dem ersten und zweiten Urteil, ein Kommentar. Der Urteilsspruch war eben verkündet, da druckten alle DDR-Zeitungen überraschend eine im üblich öden Kommuniqué-Stil abgefasste Meldung, die sich jeder Wertung enthaltend aufgemacht war mit geringe Strafen für Rowdies. Was war geschehen? Bereits im Vorfeld des Prozesses hatte es Proteste von verschiedenen Seiten wegen des sehr zurückhaltenden Vorgehens von DDR-Behörden gegen rechte Gruppierungen gegeben. Zu auffällig war geworden, dass Volkspolizisten selten einschritten, wenn rechtsradikale Prügeleien anzettelten. Während vor allem gegen Jugendliche, die pazifistische Symbole an der Kleidung trugen oder etwa an öffentliche Wände durchkreuzte SS-20-Raketen malten, häufig von Polizei und Justiz hart vorgegangen wurde, blieben Personen, die bei Rockkonzerten oder im Fußballstadion mit dem Hitlergruß auftraten oder Hakenkreuze schmierten, oftmals ungeschoren und unentdeckt. Der wachsende Unwillen darüber löste nun eine Flucht nach vorne aus. Es sollte demonstriert werden, dass die DDR trotz allem eine konsequent antifaschistische Gesellschaft ist. Deshalb wurde im Prozess und in den Urteilsbegründungen die Teilnahme von Westberliner Skinheads an den Ausschreitungen stark betont. Dazu korrespondieren Hinweise in der Presse, dass der neonazistische Ungeist von außen in unser Land getragen wird. Die Staatsanwaltschaft durfte zwar nicht mehr ihrer Meinung sein, aber forderte schärfere Urteile gegen die Skins unter Anwendung derselben Paragraphen und mit der gleichen politischen Bewertung der Straftaten. 4 Jahre, 2,5 Jahre, 20 und 18 Monate. Wieder kamen sämtliche politischen Paragraphen wie Gruppenbildung, staatsfeindliche Hetze und illegale Verbindungsaufnahme mit Personen oder Organisationen aus dem westlichen Ausland, die gern in Prozessen gegen Linksoppositionelle in der DDR verwendet werden, nicht zur Geltung. Getreu der Tradition, Härte gegen links, Nachsicht gegen rechts. Der nächste Titel ist von unserer kleinen Amiga-Single. Mach keine Bälle! Du bist der Stärkste, ja du bist der Held in deiner Traumwelt. Hinter den Grenzen, da beben die Schwächen. Und du spielst perfekt, siehst alles im Weg. Mach ihn in Bällen, so kannst du dich melden. Liebe Worte sind gespürt. Mach ihn in Bällen, so kannst du dich melden. Und machst Wahnsinnsbrüche, Klamotten wie Dressman, das ist meine Welt. Und was die Wand dich, da lebst du gleich aus, da stellst du dich quer, da wohnst du mir. Mach die Rebellen, so kannst du dich melden, leere Worte sind nicht für mich. Mach die Rebellen, so kannst du dich melden, leere Worte sind nicht für mich. We'll be right back. da hängst du nur rum. Du warst nur für Hunde, die große Stunde. Dann gehst du nach Haus, die Schule ist vorbei. Da stehst du allein und willst sonst nur sein. Mach diese Wellen, so kannst du dich melden. Liebe Worte sind nicht für mich. Mach diese Wellen, so kannst du dich melden. Formel 1, mach keine Welle. Skinheads sind in der BRD ja nichts Außergewöhnliches. Mit ihren kurzgeschorenen Haaren, ihrer militärischen Montur, Springer, Stiefel, Hakenkreuze und so weiter, sind sie ein gewohntes Bild in bestimmten Stadtteilen in West-Berlin. Wenn sie in der U-Bahn auftauchen, auch wenn es nur 3 oder 4 sind, sind alle Mitfahrenden still, bloß nicht ihre Aufmerksamkeit und damit ihre Gewalt auf sich ziehen. Dass aber auch in der DDR Skinheads das Rad der Geschichte zurückdrehen wollen und es schaffen, eine vollbesetzte Kirche zu tyrannisieren, hat mich schon überrascht. Über die Hintergründe der rechtsradikalen Entwicklung geht es in dem folgenden Beitrag. Ein Sozialarbeiter, der sich auskennt, erzählt. Und wie schon erwähnt, die technische Qualität ist nicht so besonders. Es beginnt mit den Anfängen des Jugendprotestes. Dank Polyanda erreichte man die Aufmerksamkeit dadurch, dass man Lesenkrakelein so praktiziert ist. Ne? Ja. So unter Schulbänken oder später dann nachher auch in Toiletten oder auch manchmal in der Schule an der Tafel und dann klappte man die eben halt auf. War. Und man hatte dann so sein Erfolgserlebnis. Heute, glaube ich, ist das nicht mehr angebracht, weil viele diskutieren heute schon offen und locker über Sexualität und da erreicht man also mit dieser Tabuverletzung, also mit diesem Krakeln, kaum noch irgendwas. Und ich glaube auch, dass heute zum Beispiel viele Tabuverletzungen gar nicht mehr so registrieren. Ne? Also, wenn sie nicht öffentlich wären, richtig öffentlich, da reagieren dann ein. Ja. Letzte große Dinge, die wir wahrscheinlich da haben oder erlebt haben bei uns, sind so die mit dem Punks, mit dem bunten, schmuddeligen, ja, mit diesen Lederjacken, die sofort irgendwo mit dem Chirurgen-Käse-Schnitt war und mit dem No Future, also keine Zukunft. Ja. Und die haben natürlich provoziert und haben also im Prinzip durch eine bewusste Überschreitung, ja, die heile Welt, die schönen, besser paradiesischen Sozialismusvorstellungen, wa? Ins Wanken gebracht. Da habt Urs viele Probleme, wisst du? Einerseits, das sind zum Beispiel Künstler, wa? Urs Schaufan, die neuen Bunten, waren verrückt. Ja, und gleichzeitig, naja, an sich erinnerten an alte Zeiten, wa? Aber auch die Normalbürger haben darauf reagiert. Und manchmal eben nicht sehr gut war. Also man hörte Sprüche wie, früher hätte man die ins Aalsrahe gesteckt. Ja. Alle an die Wand stellen. Früher hätte man sie verjast. Im Volksgerichtshof hätten sie mit denen kurzen Prozess gemacht. Und was waren das so für Leute? Ganz normale Bürger, also Reaktion so aus dem Volk. Ist, Arbeiter. Naja, auch unterschiedlich, auch ganz normale und auch Angestellte. Ja. Aber auch erlebten die Punks zu derselben Zeit eben gerade noch so ein Polizeiapparat, wa? Die wurden erst auch zugeführt, wa? Zur Personenkontrolle. Also hier Ausweiskontrolle und, ja. Und, ja, und dann fragen wohin und... Genau, und dann aufs Revier, wisst ihr? Und wurden dann sogar noch erkennungsdienstlich behandelt, wa? Also mit Fingerabdrücken und Fotos machen und so, naja. Einige Bands haben aufgrund dieser unterschiedlichen Reaktionen auf sie wieder, die sie ja auch ausgelockt haben, mit Musik reagiert. Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frustration, Frust Krakeleien auf Schulbänken, Punks, die die heile Welt des sauberen Sozialismus ins Wanken brachten. Im zweiten Teil des Gesprächs mit dem Sozialarbeiter geht ein Hakenkreuz ein Fenster gemeint, wa? Das kann man so noch zusätzlich zu den Sprüchen sagen. Auf der einen Seite eben das Wort und auf der anderen Seite Malerei, wa? Noch entscheidender war für mich ist so ein Beispiel am Ehrenmal in Woltersdorf, wisst ihr? Da steht so ein Ehrenmal und da hat irgendeiner ein Hakenkreuz rangeschmiert und eine Schrift, wir kommen wieder. Das löste eine große Verhandlung aus bei den staatlichen Organen. Die Schrift und die Kreuz wurde weggemacht, war, und Schüler und Einzelne wurden verdächtigt oder sagen wir mal besser befragt. Am nächsten Tag früh stand dasselbe wieder dran, war, und auch ein Hakenkreuz. Also das war also so ein bisschen das Schärfste, was da in der Sache mit Schrift und Hakenkreuz passiert in der letzten Zeit. Und die Schärfe bestand eigentlich darin, dass das eine bewusstere Handlung war und nicht einfach nur eine Tabuüberschreitung. Das ist das Wesentliche daran. Diese Geschichten, ja, also im Prinzip die Verschärfung, also nicht mehr nur von der Tabuverletzung, sondern auch auf anderer Ebene liegend, ja, das haben also die Punks in ihren Gruppen auch erlebt. Einige Punks waren bei der Hascho, ja, oder NVA, ja, und andere waren irgendwie durch Fehltritte oder durch Herabwürdigung, weil sie mal einen Polizisten belegt haben, im Strafvollzug. Ja. Oder wegen asozialen Verhalten auch manchmal. Und die kamen also anders wieder. Das haben eine Menge Leute erlebt, ja, dass die eigenen Leute anders wieder kamen. Und zwar waren die härter, kühl, irgendwie rationaler, weißt du? Ja. Irgendwo ist bei denen eine unheimlich angestaute Wut gewesen. Und die hängt also meiner Ansicht nach damit zusammen, dass ihnen das OSD-Prinzip war. OSD? Ordnung, Sauberkeit, Disziplin. Das gibt es so, das heißt bei uns OSD-Prinzip, einoperiert wurde. Ja, ja. Es ist, entstand eine neue, für mich eine neue Form von Protestbewegung, die also jetzt bewusst, ja, dieses Prinzip zwar in sich drin hat, aber dagegen protestiert und nicht mehr damit so umgeht wie andere Jugendkulturen, die das ablehnen. Und diese Wut und diesen Hass, ja, hat sich Formulierungen gesucht. Also nicht mehr im Aussehen, sondern jetzt also schon in einer anderen Sache. Zumal sie die nationalen Tugenden, ja, die bei uns vorhanden waren, ich meine also nicht die faschistischen Tugenden, sondern die nationalen, die eigentlichen deutschen Tugenden irgendwo verinnerlicht haben. Also sie wissen, dass Arbeit muss sein, scheiß Arbeit, wa? Und das erzeugt zwar irgendwo Frust, aber der Frust muss woanders raus. Ja. Wa? Und da gab es also schon massive Spannung zwischen einzelnen Punks und auch einzelnen Skins, die also sich so ein bisschen mit den Fäusten und so untereinander bekappelten. Und lebten die damals so zusammen oder waren die so getrennt? Also nee, das war ein bisschen Mischverhältnis. Also ganz getrennt waren, also die Fronten waren da nie klar. Auch in staatlichen Jugendclubs gab es dann immer häufiger, wa? Wenn mehr als zwei bis drei Leute da mal auftauchten, massive Handgreiflichkeiten, also Prügeleien im Prinzip, richtig massiv. Ja. Das Entscheidende war ja ist eigentlich, dass Prügeleien bei Tanzveranstaltungen oder Feten war, das wisst du ja vielleicht auch noch. Also ja, ja, klar, ja. Auch in den 80er Jahren oder 70er Jahren gar nicht besonders war, dann hat sich also die Stadtjugend hat sich mal mit der Dorfjugend geprügelt, das ging meistens um Mädels, ja. Ja, ja. Und dann war gut. Und vor allen Dingen war ja das Entscheidende, wenn man sich geprügelt hat, war dann nur Mann gegen Mann oder Zwehe gegen Zwehe. Ja? Und wenn der eine lag und aufgegeben hat, dann war das okay, ne? Dass man ein Bier trinken kann. Das Entscheidende hier ist aber bei den Konflikten so schon in den 80er Jahren, 83, 82, dass diese Fairnessregeln, ja, nicht mehr eingehalten wurden. Und damals zu der Zeit haben auch schon die Juristen, war, massiv gewarnt und sich besorgt geäußert über die, nicht über eine steigende Jugendkriminalität, sondern eigentlich über die Brutalität, ja, unter, ja, diesen, unter diesen Jugendlichen. Ja? Also dass Leute mit Bierflaschen auf sich losgegangen sind, also Hilfsmittelnamen, nicht mehr nur die Fäuste, sondern Hilfsmittelnamen, Bierflaschen, Stecke waren im Gespräch, Ketten und auch einzelne Messergeschichten. Ja? Was auch wichtig war, war also bei dieser Fairness-Regel, wo man dann rübergeschritten ist in eine andere Art, Also wenn jemand lag, hat man nicht aufgehört. Also man hat also auf den, den man schon runtergeschlagen hat, noch eingetreten, obwohl er gar nicht mehr sich wehren kann. Das sind also so Tabu, also das sind für mich Überschreitung von Grenzen. Ne? OSD, Ordnung, Sauberkeit und Disziplin. Das hat die neue Form von Protestbewegung verinnerlicht. Sie sucht sich andere Ventile und erreicht dabei eine nie dagewesene Form von Brutalität. Im dritten Teil des Gesprächs mit einem Sozialarbeiter geht es weiter mit der Rolle des Fußballs. Ja, zum Fußball kann ich dir so sagen, das hat sich so rauskristallisiert. Da gibt es immer so eine rechte Kurve, nennt sich das. Nennen die Leute das selber. Die da stehen. Da in der DDR aber so ein Sprachgebrauch ist, der nicht einfach nur so entsteht, sondern eigentlich einen sehr hohen, wichtigen Sprachsymbolgehalt hat, das er gesagt, und eine Identitätssuche darstellt, meine ich, dass genau gerade da das Besondere drin liegt. Viele Menschen stehen da, man schätzt es so ein bisschen ungenau, ist es von 200 bis 2000 Leute, und dieser Sprachgebrauch, der wird von denen auch beansprucht, war. Damit wird klar, dass da ein gewisser Sinngehalt dahinter steckt. Wie tief der ist und wie ausgeprägt, ich glaube, das kann sachlich im Moment keiner genau einschätzen. Fakt ist, dass es die rechte Kurve gibt. Fakt ist auch für meine Begriffe, dass sich da Leute, wenn es mal ein Tor gibt oder auch so spontan mit einem Hitlergruß, also eine Handlung vollziehen, laut rühren zu Wort melden. Was auch noch neu ist in dem ganzen Zusammenhang, ist, dass dort Junge und Alte zusammenstehen. Und für mich ist das Wesentliche an dieser neuen Bewegung oder Kultur, dass Jugendliche im Prinzip in der Art mit Alten zusammentreffen. Ja? Das Alte im Prinzip, Ältere von 40 bis 50, 60, sagen, macht mal Jungs, das ist richtig, was ihr macht, macht mal weiter so, gebt's denen mal. Und das ist das Neue. Alle anderen Bewegungen wurden mehr oder weniger abgelehnt. Also weitere Beispiele, die mir so einfallen, wa? Und die oftmals nur so als Einzelfälle dargestellt werden oder benannt werden, wisst ihr? Sind so Sprüche auch unter anderem wie Schwule kloppen, Rote reißen. Oder aber, was also weit weg von Berlin passiert ist, war in Thüringen, in so einem Tanzsaal, wo 200 bis 300 Leute waren, war zu einer Disco, kam es zur Schlägerei zwischen Algerier und anderen, und dann rief der ganze Saal, als die Algerier ihren Freund da raustrugen, weil er also ziemlich fertig war, zusammengeprügelt wurde, riefen eine aus dem Saal ziemlich laut, Nigger raus. Ja. Für mich sind dieses alles mehr oder weniger zwar Extreme, ja, die jetzt auffallen. Das Wichtige an der ganzen Kiste, an der ganzen Sache ist für mich, das dahinter eigentlich zu spüren ist, die alltägliche faschistoide Tendenz, die vorhanden ist. Das war KG Rest. So kurz vor Jahresende sind ja alle seriösen Rundfunkstationen mit dem Jahresrückblick beschäftigt. Auch Radio Glasnost greift im folgenden Kommentar die Entwicklungen der letzten Zeit in der DDR auf. In den letzten Wochen wurde zunehmend eine Differenzierung in der Politik der herrschenden Kreise unseres Landes deutlich. Spätestens seit dem Olaf Palme Friedensmarsch im September war klar, dass es starke Kräfte gibt, die einen Kurs der allmählichen Liberalisierung und des Dialogs mit Andersdenkenden innerhalb und außerhalb der Landesgrenzen verfolgen. Sie setzen, wie sie im Grundsatzpapier von SED und SPD zum Ausdruck brachten, ihre Hoffnung auf die Reformfähigkeit der Gesellschaftssysteme, also auch des eigenen. Andere Kräfte halten dagegen an der alten harten Form der Machtausübung gegen Andersdenkende im eigenen Land fest. So kam es zu dem rigiden Vorgehen der Generalstaatsanwaltschaft von Berlin gegen die Umweltbibliothek der Zionskirche. Der Ausgang ist bekannt. Dank der Solidarität im In- und Ausland mussten die Verhafteten freigelassen werden. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, dass die eingeleiteten Ermittlungsverfahren eingestellt und das beschlagnahmte Material und die Drucktechnik herausgegeben werden. Dass die Vertreter des harten Kurses gegen die unabhängige Friedensbewegung nach dieser Schlappe nicht aufzugeben gewillt sind, zeigte sich eine Woche später ganz deutlich. Schon vorher wurde in der Presse der DDR versucht, einen Zusammenhang zwischen denen, die bei einem Rockkonzert in der Zionskirche Nazi-Parolen brüllend auf Zuschauer einschlugen, und denen, die in Kellerräumen derselben Gemeinde angeblich staatsfeindliche Schriften druckten, zu suggerieren. Und am 12. Dezember 1987 veröffentlichte die Junge Welt einen Kommentar ihres Chefredakteurs Hans-Dieter Schütt zum Skin-Prozess, in dem er behauptet, dass die Menschen, die an der Zionskirche für die verhafteten Mitarbeiter der Umweltbibliothek Mahnwache standen, als Feinde der DDR Raudis mit faschistischem Vokabular und Schlagwaffen ausrüsteten. Dies war ein wohlüberlegter, demagogischer Versuch, die Öffentlichkeit in einer Zeit, wo sie aufgeschreckt durch den Skin-Prozess besonders allergisch gegen faschistoide Tendenzen ist, gegen die Friedensbewegung unseres Landes aufzuhetzen. Dieses Mittel ist zwar besonders perfid, aber offenbar nicht sehr wirksam. Es hagelt Proteste gegen Herrn Schütt, ein Zeichen dafür, dass die Öffentlichkeit in unserem Lande zu funktionieren beginnt. Damit aber diese Öffentlichkeit nicht anfängt, nach Ursachen für Tendenzen faschistoiden Charakters im eigenen Lande zu forschen, offerierte das letzte Plenum des ZK die bewährte Version, dass der Klassenfeind von jenseits der Grenze einzelne Personen und Gruppen in der DDR zu raudihaften Handlungen gegen unser Land unter Parolen aus der Nazizeit manipuliert. Besonders die Mitglieder der FDJ sind aufgerufen, in jeder Grundorganisation, in jeder Gruppe, auf jedem Sportplatz, in jedem Jugendclub solchen Raudis Widerstand zu leisten. Herr Schütt hat in seinem Artikel für die Orientierung dieser FDJler allerdings den denkbar schlechtesten Beitrag geleistet. Er musste sich für seine Verleumdung bisher auch nicht öffentlich entschuldigen. Allerdings wissen geübte DDR-Zeitungsleser, was es bedeutet, wenn in der Weihnachtsausgabe der Berliner Zeitung plötzlich der Olaf Palme Friedensmarsch erwähnt wird. Man darf auf die weitere Entwicklung gespannt sein. Wie aus gewöhnlich gut informierten Kreisen verlautete, wurde einem hohen Kirchenfunktionär aus Ost-Berlin im Magistrat mitgeteilt, dass seine Beschwerde über den Artikel des Chefredakteurs der Jungen Welt vom Zentralrat der FDJ nicht offiziell beantwortet werden würde. Aber persönlich könne man ihm sagen, dass dieser Artikel ein Fehler und der in ihm enthaltene Vergleich unrichtig gewesen sei. Allerdings könne man diesen Fehler nicht öffentlich korrigieren, weil man in letzter Zeit schon mehrere Fehler, die im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen die Umweltbibliothek gemacht worden wären, öffentlich berichtigt hätte. Noch mehr Fehlerkorrekturen würden Verwirrung in den Reihen der Genossen stiften. so come on. Come on. Sind so gut wie am Ende. Tipps gibt's heute keine. Mitgemacht haben heute Uwe und Nemo an der Technik, der gleichzeitig auch noch den 200. Tatort mit Inge Meisel verfolgte. Dieter Rülf, der als Redakteur die Nerven behalten musste. Und guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zum 25.01. wünscht euch Ilona Marenbach. Es geht übrigens weiter mit einem alten Freund von mir, der den Jazz, den popverwöhnten Massen, näher bringen will. Tschüss!